Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung fand in der Organisation für die Solidarität der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eine Veranstaltung zur Niederlegung des Blumenkorbs an seinem Sonnenporträt statt. Die Mitglieder dieser Organisation und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Kuba sowie seine Mitarbeiter nahmen daran teil. Sie legten an dem Sonnenporträt von Kim Il-sung Blumenkorb nieder und verbeugten sich davor.